habe auch nie behauptet, ich wär sowas wie ein Held. Wer ist das schon, wenn man ihm nimmt, wie an die Zähne hält? Na, sagen wir 25 Zentimeter davor. Ne Äckler und Koch, da hat man nur graues Rauschen im Ohr. Und die heisere Stimme der Frau von Tegernburg, kennst du sie? Die sagt im schwäbischen Sound, los küsst diese schöne MP. Der Überfall passierte, wie ich im Sofa saß. Den Osservatore Romano und die Bildzeitung las. Was sollte ich denn machen? Ich habe die Knarre geküsst. Sie schmeckte ziemlich ölig, dann fragte ich, woher sie ist. Das würde ich wohl gerne wissen, hat sie schwäbisch gelacht. Sie käm von ganz weit draußen und dann hat sie gesagt, los sing mit mir den Refrain. Rabbedi-dabbedi-dabbedi-dabbedi-da. Rabbedi-dong, rabbedi-zong. Ich habe mit ihr gesungen, die Knarre immer am Kinn. Ich sagte, nehmen Sie sich alles, sogar meinen Bischofsring. Tonanlage, Computer, bloß Bargeld hätte ich nicht hier. Kreditkarten meinetwegen, Geheimnummer gäbe ich ihr. Sie lacht und sagt was an, das fällt euer einem nicht ein. Jetzt denkst du wohl, was will die? Ja, was mag das wohl sein? Ich dächte wohl, sie wäre auf Drogen durch den Wind. Von Mutti vielleicht vergewaltigt, von Vati vielleicht ein Kind. Geburtstrauma, Paranoia, irgendein Psycho-Scheiß. Oder eine rächende Apostatin, wer weiß. Schnitzeljacht oder Rallye, genau irgend so ein Ding. Dabei gilt es, jemand zu killen und ihn vorher zum Singen bringen. Also noch einmal den Refrain. Rabbedi-dabbedi-dabbedi-dabbedi-da. Rabbedi-dong, rabbedi-zong, Kyrie eleison. Ich habe gesagt, ich möchte was trinken, okay, schau her. Hat sie gesagt und goss mir ein Glas voll Eierlikör. Normalerweise trinke ich so ein Schlorani. Ich hab ihn aber getrunken, sie lachte, bis sie dann schrie. Starr nicht so auf meine Titten, sonst gibt es was auf die Nuss. Oder möchtest du sogar, dass ich dich züchtigen muss? Dann hat sie mir befohlen, die Hosen auszuziehen. Den Finger immer am Abzug, ich konnte ja nicht fliehen. Sie lachte und sagte, Hochwürden, viel ist da ja nicht dran. Was abzuschneiden lohnt nicht, los zieh dich ruhig wieder an. Du kannst aber auch bleiben, unten herum so nackt. Ich mach jetzt sowieso Schluss, dann ist das hier abgekackt. Also noch einmal den Refrain. Rabbedi-dabbedi-dabbedi-dabbedi-da. Rabbedi-dong, rabbedi-zong, Kyrie eleison. Okay, ich habe gebettelt, dass sie mich leben ließ. Ach, sagte sie, du möchtest, dass ich dich nicht erschieß. Dann hat sie gelacht und setzte sich neben mich, hat gefragt, hast du eine Zigarette? Ich rauche nicht, hab ich gesagt. Na schön, sagte sie, die Knarre, die geht gar nicht, die ist leer. Dann ist sie einfach gegangen, so wie sie kam durch die Tür. Ich habe das nicht gemeldet, Polizei komme nicht ins Haus. Und wenn es herauskommen würde, wie sähe ich denn aus? Das meint auch die Geliebte, die wunderte sich überhaupt, dass ich unten so nackt war, sie hat mir wohl nicht geglaubt. Ich müsste schon was anderes erfinden, meckerte sie im Bett. Doch später unter der Dusche sang sie mit mir im Duett. Noch einmal den Refrain. Rabbedi-dabbedi-dabbedi-dabbedi-da. Rabbedi-dong, rabbedi-zong, Kyrie eleison. Rabbedi-dong, rabbedi-zong, Kyrie eleison. Rabbedi-dong, rabbedi-zong, Kyrie eleison.